herzlich willkommen zum Uncast Episode 522. Versprechen muss man halten. Tja, Magic UI 3.1 ist auf dem Honor View 20 angekommen. Bei mir. Freude, ja, sehr schön. Aber wo sind die neuen Features, die versprochen wurden? Ich habe ja schon insgeheim damit gerechnet, dass zum Beispiel Celia, der Assistant, irgendwie doch nicht vorhanden ist in der in dem Update für Google Play Geräte halt und da weiterhin dieser Google Assistant drin ist. Damit habe ich ja schon gerechnet, aber dass hier fast gar nichts von den neuen angekündigten Funktionen drin ist, das hat mich doch schon sehr gewundert. Also wenn hier nicht noch was nachgeliefert wird, ja, ich sehe keine Updates oder ähnliches, dann wird hier dieses Update auf Magic 3.1 fast nur, also ganz wenige optische Verbesserungen bringen, aber nur wenige, ja, und vielleicht unter der Haube, das kann ich natürlich nicht sehen. Ansonsten ist aber hier nichts groß. Also mal kurz umrissen, ja, hier es soll in der Kamera-App eine neue Funktion sein, nennt sich Golden Snap. Damit kann man Leute zum Beispiel, die sich im Hintergrund eines Fotos bewegen, möchte man nicht haben, kann man die einfach wegretuschieren. Ja? Einfach so per Klick sind die dann weg. Das ist eine super geniale Funktion, nennt sich, wie gesagt, Golden Snap. Das wäre eine schöne Sache, ist aber nicht vorhanden. Ja. Was vorhanden ist, aber nur interessant ist, wenn man auch einen Huawei-Laptop hat. Es ist eine vereinfachte Verbindung von dem Smartphone auf den Laptop. Leider kann ich dazu nicht viel sagen, wie sich das verhält, weil ich das nicht testen kann. Nach dem, was ich sehe von Huawei, was bringen soll, aber wie gesagt, die restlichen Funktionen sind ja auch nicht angekommen, obwohl es offiziell von Honor auch auf der Seite hier abgebildet ist. Ja. Zum Beispiel, dass man eben das Smartphone schnell an den Laptop hält und dann wird der Bildschirm vom Smartphone auf einer Seite auf dem Laptop eingeblendet und man kann das tatsächlich benutzen, als ob man am Smartphone ist und kann auch Video-Chat machen und so weiter, alles über den Laptop, nachdem man das Handy so ganz einfach verbunden hat. Dasselbe geht auch für die MatePads, also für die Tablets von Huawei, einfach dranhalten und schon wird es gespiegelt auf einem kleinen Teil des Displays von dem MatePad, eigentlich also in der Originalgröße sogar. Wahnsinn. Aber ich kann es halt nicht testen, weil ich davon nichts habe. Genauso Touch to Share Music, ja, ist auch so was. Mit dem neuen Lautsprecher von Huawei kann man einfach das Gerät dranhalten. Und dann wird eben hier Musik drauf gespielt. Das ist natürlich eine einfache NFC-Geschichte, also das ist nichts Besonderes. Aber die Funktion wurde jetzt eben integriert. Die nächste Funktion, wo ich mich ja sehr, sehr drauf gefreut habe, war MeTime. Ja, MeTime ist ein High-Quality-Video-Chat-System. Ja, und offenbar sollte da nicht nur Videochats möglich sein, aber das steht ja auch wieder auf einem anderen Programm. Ausprobieren kann ich es leider nicht, denn damit dürft ihr raten, ja, es ist nämlich nicht drin. Dabei wäre das so genial gewesen. Auch hier kann man dann auch die Videokonferenzen auf den TV-Bildschirm umleiten beispielsweise. Auch da ist natürlich die Frage, braucht man hier den Huawei TV dazu oder nicht. Aber auf jeden Fall wäre es so möglich. Ja, und dann natürlich auch Celia. Celia fehlt. Celia ist nicht drin. Nix mit Hey Celia. Und dann geht der Huawei Voice Assistant an. Nix da. Von daher ebenfalls tote Hose. Also es ist wirklich traurig. Es ist nichts Neues hinzugekommen. Ja, groß an Funktionalität. Zumindest nicht, was ich jetzt tatsächlich hier so benutzen kann ohne Huawei-Laptop. Ob das funktioniert, weiß ich ja auch nicht. Ja. Und das darf auch noch bezweifelt werden. Vielleicht kann das einer von euch ausprobieren. Also ich habe keine Möglichkeit dazu. Ja, was Einzige, was hier jetzt dazugekommen ist, außer eben ein paar kleine Änderungen von der UI, auch vom Machen von Bildschirm, also von Screenshots, Bildschirmfotos. Da hat sich etwas geändert in den Bedienelementen. Ja, ist alles auf einen Klick jetzt erreichbar eigentlich. Finde ich ganz gut. Man kann mehr Animationen einstellen zum Switchen von den Bildschirmseiten in dem Launcher. Ja, also da kann man jetzt so einen Umblätter-Effekt beispielsweise benutzen. Sieht wirklich gut aus. Den habe ich aber tatsächlich gleich eingestellt. Richtig schön. Aber das sind natürlich nur Goodies. Ja, das ist so nicht wirklich, wie soll ich sagen, jetzt aufregend. Ja. Die einzig größere Geschichte, wovon ich auch ein bisschen Nutzen ziehen könnte, ist diese Multi-Window-Funktion. Da gibt es jetzt, ähnlich wie bei Samsung, wenn man auf der rechten Seite das Bild reinzieht und bleibt dort, geht also nicht mit dem Finger weg, dann geht hier eine Seite auf, rechts. Da kann man dann entsprechend die Programme, die man vorher ausgewählt hat, kann man frei dort reinlegen. Die kann man dann aufrufen, dann werden die in ein Window gestartet. Ja, also tatsächlich in so einem verschiebbaren Fenster, wie man es am Computer kennt, ja, ähnlich zumindest. Das kann man auch Fullscreen machen. Ja, aber das kann man über andere Apps drüber ziehen und kann auch im Hintergrund andere Apps nutzen. Man kann das so an den Rand ziehen beispielsweise, kann erstmal die andere App nutzen, dann zieht man es wieder rein, ja, und so weiter. Also man kann wunderbar zum Beispiel so auch Sachen abschreiben damit, ja, wenn man eben beides im Blick haben möchte. Ja. Das geht also. Weiterhin wurden die Funktionen für das Multi-Window auch noch weiter verbessert. Man kann jetzt einfacher zwei Apps in Splitscreen machen. Das alles läuft sehr flüssig und gut. Also das ist nicht schlecht, aber das ist auch wirklich die einzige nutzbringende Funktion, die ich bisher gefunden habe. Ja. Und von daher ist es ziemlich schade, was da abgeht. Ich muss schon sagen, ich bin ziemlich enttäuscht. Ja. Also wenn man Versprechen abgibt, was Neues in so einer Version kommt, dann ist nichts davon übrig. Dann ist es wirklich eine traurige Geschichte. Also das, ich habe zwar, wie gesagt, bei einigen Funktionen habe ich das befürchtet, dass es in der Google-Version, Google Mobile Services Version nicht funktioniert oder nicht geben wird, wie zum Beispiel ein Assistant. Aber das hier ist schade und ich möchte jetzt verdammt nochmal endlich einen Switch haben, dass ich diese Google Mobile Services rausschmeißen kann aus meinem Smartphone, aus meinem Honor View 20 und dass ich komplett auf Huawei Mobile Services schalten kann. Vor allem wäre das auch interessant, wenn das hier dazu führt, dass ich hier solche Sachen nutzen kann auf meinem Gerät, die es vorher nicht geht. Dass aber zum Beispiel MeTime nicht drauf ist, ist mir unbegreiflich. Ich finde es auch nicht in der Huawei App Galerie, ich finde es nicht im Play Store. Nirgends finde ich MeTime zum Installieren. Und da wäre es doch wichtig, weil da ist doch die grundlegende Voraussetzung, so viele Menschen wie möglich müssen MeTime installiert haben, damit es sinnvoll ist. Und Mensch, Huawei macht die gleichen Fehler wie Google. Die könnten jetzt hier hingehen und könnten auf alle ihre Geräte standardmäßig das installieren und fertig. Ja. Nee, es ist noch nicht mal vorhanden in der neuen Version. Und es gibt es auch nicht zum Download. Was soll das alles? Ja. Also ganz, ganz schlimm. Da muss ich sagen, das ist der erste Fauxpas, dicke Fauxpas von Honor, der mir untergekommen ist bisher. Und ich hoffe, dass hier Huawei und Honor nicht den Weg von Google gehen und genauso ignorant vorgehen gegenüber den Usern. Das wäre wirklich sehr, sehr schade. Aber jetzt müssen wir mal warten. Vielleicht war das ja auch nur ein Bug. Ja, wenn allerdings, dann muss der Verantwortliche auch was davon merken, denn das ist unentschuldbar, sowas. Zum Glück gab es diese Woche auch was Erfreuliches, und zwar, wie ich ausführlich in der Rios Wochensicht berichtet habe, läuft mein NAS jetzt sehr gut, mein Network Attached Storage, ja, und zwar mit Samba Server. Und die Verbindung mit den Android-Geräten, die ist wirklich problemlos gelungen. Dafür gibt es sehr gute Software, unter anderem auch mein Lieblingsdateimanager, der Mixplorer. Ja, einwandfrei kann man da ein SMB-Share mit einbinden. Ja, und schon kann man das nutzen, eigentlich wie ein lokales Laufwerk. Dateien hin und her kopieren, Bilder öffnen, Videos abspielen, etc. etc. Alles, als ob das auf dem Smartphone wäre. Und ja, wie gesagt, es gibt noch eine Sache mit dem Sync. Dafür ist der Mixplorer nicht so gut geeignet. Es gibt zwar solche Aufgaben, die man festlegen kann, aber das funktioniert nicht. Ich hab das ausprobiert, und ich weiß nicht, was da wieder verhindert, dass die automatisch ausgeführt werden, aber es geht schlicht und ergreifend nicht. Man kann es nur manuell starten. Und das ist natürlich dann auch nicht Sinn der Sache. Deswegen gibt es dafür ein anderes Programm, das komme ich dann noch dazu. Ansonsten hat sich auch der Raspi-Check als wahre Goldgrube gezeigt. Den kann man wirklich nicht mit Gold aufwiegen. Wahnsinn. Raspi-Check ist ein einfaches Programm, der zeigt einem die aktuellen Statusinformationen vom Raspberry Pi in einer sehr schönen Übersicht mit allen möglichen Netzwerk, also nicht Netzwerk, sondern mit CPU-Frequenzen, mit den Tasks, die momentan laufen, die Auslastung von dem Gerät, vor allem auch die Temperatur des Gerätes. Ja, immer wieder eine Sache, wo man da durchaus mal einen Blick drauf werfen kann. Ja. Bin beruhigt zu sehen, dass das NAS, also den Raspberry Pi, gerade mal so 5 Grad über der Leerlauftemperatur hält, und das mit einem Lüfter, der mit 3,3 Volt angesprochen wird, also sehr langsam läuft. Das ist eigentlich ein 5 Volt Lüfter, und damit halt auch relativ ruhig. Ja. Zum Glück sind auch die Platten sehr ruhig, die dran sind. Ja. Und von daher läuft es jetzt so einfach im Hintergrund, ohne viel Aufsehen zu erregen. Und Raspi-Check hilft einem da sehr viel, vor allem wenn man eben den Server auch dann abends ausschalten möchte, denn man muss dafür nicht mehr an den Computer. Man kann mit Raspi-Check den Raspberry Pi direkt vom Smartphone ausschalten. Das ist schön. Man kann auch neu starten lassen, wenn es mal erforderlich ist. Und noch besser, man kann sogar Befehle senden. Das heißt, man kann auch hingehen und könnte zum Beispiel das Backup, wenn man es denn zum Beispiel, wenn man was Wichtiges drauf hat und möchte 100% sicher sein, dass es sofort gebackupt wird, also gesichert wird, nicht erst nächsten Morgen, wenn das, also so wie ich das hier bei mir normal eingestellt habe, dann kann man das per Befehl über das Smartphone auch initiieren. Und alles Mögliche, was man eben so machen kann in der Root Shell über SSH, kann man eben auch senden über die Raspberry Pi Check App. Also wunderbar, das Teil, ein unverzichtbares Tool, wenn man einen Server oder Ähnliches betreibt mit dem Raspberry Pi. Ja, und nach diesen zwei schönen Sachen gab es natürlich auch wieder was Negatives. Ja, vor ein paar Wochen hat es angefangen und hat sich jetzt zu einem großen Problem aufgebaut, und zwar die Spotify-App ist komplett außer Rand und Band. Also die rotiert frei. Die macht nämlich, was sie will. Ich habe keine, ich kann keine, kein Muster erkennen mit den Fehlern, ja, die da produziert werden. Jedenfalls ist die App extrem langsam geworden. Selbst auf meinem Honor View 20 dauert es manchmal doch 10 Sekunden, 15 Sekunden, bis die Liste der Titel in einem Album angezeigt werden. Manchmal. Auf anderen Alben wird es sofort angezeigt, ohne Zeitverzögerung. Ich habe zuerst vermutet, dass es damit zusammenhängt, dass das eine Album vielleicht offline gespeichert ist, ja, und die anderen online, aber nein, so ganz einfach ist das nicht. Ja. Vor allem tritt es auch nicht immer gleich auf. Ja. Das heißt also, ich speichere zum Beispiel so ein Album ab, ja, kann es ganz normal benutzen, wie immer, kein Problem, keine Verzögerung, nichts. Dann gehe ich raus auf Spotify, und 2 Stunden später gehe ich rein und ja, Chaos, nichts mehr funktioniert, es dauert ewig, jeder Tastendruck dauert bis zu 2 Minuten, auf meinem Tablet sogar noch länger, ja. Es ist nicht mehr zu nutzen, die Anzeige stimmt auch nicht mehr überein mit dem, was wirklich passiert, das heißt, ein Song wird abgespielt, ich drücke auf Pause, es wird mir angezeigt mit dem Symbol, dass es pausiert ist, aber das läuft noch weiter mehrere Minuten, bis es dann pausiert. Verrückt. Absolut verrückt. Also das heißt, die App ist vollkommen unbenutzbar. Ich habe sie auf 2 Geräten auch mehrmals deinstalliert und wieder neu installiert. Auch die Daten gelöscht, auch der Cache-Speicher gelöscht. Alles. Es nützt nichts. Die App flippt total aus und ist nicht mehr zu benutzen auf Android. Wirklich sehr, sehr traurig. Ich bin auf Spotify angewiesen. Ja. Das ist mein Hauptmusikservice und Musik heißt bei mir hauptsächlich Hörspiele. Ja, beim Einschlafen. Ich habe es letzte Woche schon mal gesagt. Ja. Und wenn ihr dann mitten in der Nacht wach werdet und wollt einfach nur weiter hören, ja, und ihr müsst euch mit dem Player rumärgern und es funktioniert dann nicht und dann also mache ich da 10 Minuten rum, dann bin ich hellwach, ja, und kann die halbe Nacht wieder nicht schlafen. Es ist einfach eine Katastrophe. Sowas darf nicht sein. Spotify ist im momentanen Zustand Schrott. Ja, unbenutzbarer Schrott. Bin wirklich sauer. Weiß nicht, was die sich denken, was für eine Qualitätssicherung haben die. Probiert es bei denen niemand aus oder haben die alle nur ein einziges bestimmtes Gerät, auf dem alles wunderbar funktioniert und pfeift auf die anderen Android-Geräte oder wie? Dann können die sich aber auch diese Spotify-App sonst wohin stecken. Ja? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich werde jetzt Optionen prüfen, ja, ob ich möglicherweise zu Amazon Music wieder zurückgehe. Ja? Dieser habe ich auch im Blick momentan. Ich werde mir das Ganze mal nochmal angucken und dann eventuell wechseln. Viel Zeit habe ich da allerdings noch nicht, ja, zum Wechseln, denn das muss laufen. Ich kann da jetzt also nicht einen Monat warten oder so. Eigentlich sehr schade, weil erst vor ein paar Tagen ist der neue Monat abgebucht worden. Aber das ist natürlich so, das geht nicht, ja. Bin wirklich entsetzt, dass sowas noch passieren darf. Weiß nicht, woran es liegt, ob die, das habe ich als manchmal das Gefühl, dass manche Firmen einfach sich nicht so gut um die Androiden kümmern. Ja? Und vor allem, ich meine, das Problem besteht jetzt schon seit einigen Wochen. Ja? Seit einigen Wochen. Und es gab seitdem 3 Updates. Und keines von diesen Updates hat dieses Problem behoben. Es gibt noch ganz andere verrückte Sachen, ja. Reinschlagen. Und zwar die Titelauswahl. Also wenn man jetzt in so ein Album geht, da konnte man unten, ich glaube links unten war das, konnte man die Titelliste des Albums aufrufen. Das gibt's nicht mehr. Da ist kein Icon mehr. Man kann die nicht mehr aufrufen. Man muss also quasi zurückgehen in die Bibliotheksübersicht, ja, und dort dann das Album suchen und dort dann draufdrücken, dann kriegt man die Titel angezeigt. Vom Player aus direkt kann man sich nicht mehr die Titel des Albums anzeigen lassen. Ja, aber das ist ja der Wahnsinn. Ja. Irre, also das ist alles so total verrückt. Und ich weiß auch nicht, was das soll. Ich kann mir nur so vorstellen, dass diese App vollkommen ungeprüft veröffentlicht wurde im Play Store. Ich glaube nicht, dass die sich sowas wagen würden im App Store. Vielleicht sind denen auch die Apple-User irgendwie wichtiger oder so. Auf jeden Fall bin ich dann weg. Ich werde jetzt, wie gesagt, noch mal gucken. Ich werde noch probieren, mit dem Spotify-Team in Kontakt zu treten. Und wenn ich dann wieder auf so Standard-Seiten umgeleitet werde, wie die da heißen, ja, ich soll mal die App deinstallieren und neu installieren, das habe ich schon zigmal gemacht, dann bin ich weg. Ja, also das geht so nicht. Wow. Okay, also kommen wir mal zu anderen Geschichten noch. Mozilla hat vorübergehend, vielleicht läuft er auch jetzt schon wieder, seinen Send-File-Sharing-Service eingestellt, weil dort drüber massenhaft Malware verbreitet wurde. Mhm. Und jetzt wird an seinem System gearbeitet, das das verhindert. Das heißt für mich eigentlich, dass die Dateien gescannt werden, ob da Malware drin ist. Das ist halt diese Schwierigkeit, ja, also was soll man machen, ja, jetzt müssen die eben wohl irgendwie diese Software scannen, aber ja, da wird man nicht drum herum kommen, weil es gibt sonst keine Lösung. Man kann ja auch keinen Dienst hier einfach lassen, wo hier ein Haufen Malware, Trojaner und Ähnliches verbreitet werden drüber, ja, dann kriegen die irgendwann auch mal Ärger. Jetzt müssen die mal schauen, jetzt muss man mal schauen, wie die das regeln, sodass eben der Datenschutz gewährleistet ist, aber trotzdem herausgefunden werden kann, ob dort Malware eventuell mit gemacht wird. Wenn es natürlich eine andere Möglichkeit gibt, außer die Software zu scannen, klar, warum nicht? Ich hoffe, dass es da dann auch kommuniziert wird, sodass es eben transparent ist, was hier jetzt gemacht wird und wie die Sicherheit jetzt eben gewährleisten dann. Call of Duty Mobile ist ja sehr beliebt immer noch auf den Smartphones und Tencent bietet tatsächlich die Möglichkeit, das Ganze auf dem PC auch zu spielen und zwar ganz offiziell. Ja, nichts mit irgendwelchen komischen Programmen, Cheat-Programmen oder ähnliches was, ja. Man kann einfach das jetzt mit Tencents Game Loop Android Emulator machen, offiziell von der Website runterladen, installieren, starten und in das Game Center Tab gehen und dort Call of Duty Mobile downloaden, installieren und starten. Damit es nicht allzu unfair wird, weil ihr könnt euch vorstellen, ne, am Computer Maus und Tastatur gegen Touchscreen, null Chance, ja, hat der arme Handybenutzer. Und damit das eben nicht passiert, wird man dann eben auch anders eingeordnet. Das heißt, man kriegt nur Gegner, die ebenfalls mit Maus und Tastatur spielen und keine, die eben mit dem Computer spielen. So sollte es sein. Vielleicht gibt es da doch Wege, denn es häufen sich die Spieler in der normalen Touchscreen-Version. Wo ich sage, kann nicht sein, ja, also kann nicht sein. Ich habe da auch schon so Wiederholungen gesehen dann, wo also so zum Beispiel die Waffe grundsätzlich auf die Spieler dauerhaft zeigt, ja, also ich denke, da ist eine Auto-Aim-Funktion, irgendwo hatte einer das wohl geschafft, ja, eine Auto-Aim-Funktion zu machen und entsprechend chancenlos sind dann eben die Spieler auch dort, ja. Ich weiß, das ist immer schwierig. Ich bin auch schon mal gekickt worden, weil es, weil die offenbar dachten, ich hätte gecheatet, hat aber nicht gecheatet, ja. Manche Spieler sind eben ziemlich gut, aber trotzdem kann man hier beobachten, dass sich das häuft, dass Spieler, naja, also, wie soll ich sagen, sehr ungewöhnlich effektiv agieren. Ich glaube nicht, dass das über das Touchscreen-System überhaupt so möglich wäre. Und da muss mindestens Maus und Tastatur vorhanden sein, um sowas zu machen. Und deswegen denke ich, wird es da Möglichkeiten geben zu tricksen. Leider, leider. Ich habe deswegen auch das Interesse relativ schnell verloren auf Call of Duty Mobile, denn nichts ist schlimmer für einen 3D-Shooter als zu viele Cheater. Dann wird es nämlich uninteressant. Ein neuer Videocodec ist am Himmel erschienen und leider nicht patentfrei. Der Nachfolger von H265, der wiederum Nachfolger von H264 ist. Und die sind ja alle patentbelastet. Ja, Größen wie Apple, Ericsson, Intel, Huawei, Microsoft, Qualcomm und Sony machen da mit in diesem Konsortium. Ja, Fraunhofer hat da das Ganze unter seinen Fittichen. Und ja, die Effektivität dieses Codecs hört sich sehr gut an. Ich bin allerdings erst dann begeistert, wenn es auch eine Weiterentwicklung von VP9 gibt, das dann eben wieder patentfrei ist als Alternative zu diesem H266. Jedenfalls soll H266 50% schneller und effizienter kodieren als H265, ist für HD, UHD, 8K Auflösungen, 10-Bit und HDR geeignet. Auch für Screen-Content, das heißt auch für Text und Grafik geeignet, ja, nicht nur also für Videos, anpassbare oder sich selbst anpassende Auflösungsveränderungen, skalierbar ist das Ganze, ja, und ein sogenanntes Tile-Based Streaming, ja. Das heißt, die Streaming-Videos werden dadurch ebenfalls nochmal deutlich verbessert. Weniger Datenübertragung mit mindestens gleicher Qualität oder eben gleiche Datenübertragung mit deutlich besserer Qualität. Das sind natürlich schon sehr hohe Versprechungen. Wäre auch sehr gut. 50% mehr Effizienz ist allerdings meiner Meinung nach nur unter den besten Voraussetzungen wohl erreichbar. Interessant auch, dass AI-Funktionen wohl damit eine Rolle spielen. Ja. Wie gesagt, ich warte auf eine patentfreie Lösung. Für mich ist das jetzt hier erstmal nur so imposant. Ja, aber es ist auch noch das Problem, welche Geräte unterstützen es. Wir haben Schwierigkeiten momentan immer noch mit H265. Ja, beispielsweise kann das Honor View 20 Videos aufnehmen in H265. Die Datei, die Dateien sind dann wesentlich kleiner, die Qualität sogar besser, ja, effizienter also. Aber das Problem ist, mit dem Abspielen, tja, auf dem Computer, klar, da geht es, ja, mit entsprechenden Programmen halt, aber wenn man dann eben so einen Standard-Player hat, geht es nicht. Also zum Beispiel ihr gerade wieder mit dem DLNA, was ich jetzt über den Server laufen habe, die Clients, die können das nicht und der Server wird die noch nicht mal indizieren, sodass die überhaupt gar nicht aufgerufen werden können. Aber selbst wenn die aufgerufen werden können, gibt es Schwierigkeiten mit den Playern. Tja, selbst sogar bei den Transport-Streams von MPEG-4. Ja, noch nicht mal da sind alle mit an Bord momentan. So schlimm ist das mit diesen Sachen. Außerdem fehlt natürlich auch die Hardware-Unterstützung. Jetzt fängt es gerade an, für H265 breite Hardware-Unterstützung zu geben. Ja, Jetzt kommt H266. Da gibt es gar keine Hardware-Unterstützung momentan. Natürlich wird das alles kommen. Und das ist jetzt auch nicht ein Codec, wo die davon ausgehen, dass er morgen auf den Markt kommt und ist alles gleich alles weg. Ja. Und alles ist nur noch H266, sondern die führen den jetzt ein und dann wird sich das zeigen, wie lange die Industrie dazu braucht, um das eben zu adaptieren. Mich würde es sehr freuen, wenn die Industrie darauf pfeifen würde und würde dann lieber warten auf die nächste Verbesserung eines patentfreien Codecs. Aber tja, was soll's, träumen darf man ja noch. Ne? Normalerweise rede ich hier nicht so viel über diese Sicherheitslücken oder ähnliches. Man hört und liest zu viel momentan und ich kann auch diese hier nur grundsätzlich einordnen, ja, aus dem einfachen Grund, weil es immer viel Panik gibt, ja, und letztendlich das doch nicht ganz so schlimm ist. Aber diese beiden Sicherheitslücken, die momentan offen sind bei Android, sind durchaus der Rede wert. Google sieht es zumindest so und fordert schon fast dramatisch auf die OEMs, dass sie dieses Update bitte, bitte implementieren sollen in ihre Geräte. Offenbar ist da wirklich was Schwerwiegendes, ja, sagen wir mal, offen jetzt. Ja? Und das ist nicht ganz so toll. Wenn ich das richtig verstanden habe, muss das per Firmware-Update kommen und da sind eben die meisten schon wieder außen vor. Ältere Geräte, die Firmen interessieren sich offenbar dafür gar nicht mehr. Und jetzt hat man eben die Schwierigkeit, wie oder welche Geräte werden eben geupdatet. Die Security-Patches sind vom 1.7. und 7. und 5.7.2020, also ziemlich neu. Wann die ankommen werden, das weiß nur der OEM. Ich habe jetzt hier durch das Magic UI 3.1 gerade mal die Juni-Software-Patches bekommen. Das heißt, ich werde sicherlich noch einen Monat warten können. Und solange ist eben dieser Bug offen oder diese Sicherheitslücke. Ja. Also man kann hier sogar Rechte übernehmen vom Smartphone, beziehungsweise eben, man braucht gar keine Rechte mehr, um auf Sachen zugreifen zu können. Das ist natürlich nicht so toll. Und ja, was soll man denn jetzt machen? Ja, wie stark ist man gefährdet? Also man weiß, es geht hier um lokale Apps, die können eben das Ganze umgehen. Ja, das Problem ist, also man könnte im Prinzip jede App, die man herunterlädt, könnte diesen Schadcode enthalten und die können dann durch diese Sicherheitslücke tatsächlich auf alle Dateien zugreifen. Sehr, sehr besorgniserregend. Was natürlich jetzt die Voraussetzungen im Einzelnen sind, kann ich nicht sagen. Es wird sicherlich nicht der Himmel auf den Kopf fallen, aber die Tatsache, dass Google an die OEMs appelliert, sollte einem auf jeden Fall schon mal zu denken geben. Tja, was soll man tun? Nix, man kann nur auf den Patch warten. Hoffentlich kommt er bald. Leute, ich habe mich so lachen. Ich habe gesehen, Huawei hat ein Gerät, so ein Clamshell-Gerät sich patentieren lassen, ähnlich wie das Galaxy Z Flip. Ja. Ich habe das, als ich das Bild gesehen habe, das erste Mal habe ich gedacht, und Scherz, was, warum ist denn jetzt in der News ein Kühlschrank? Das sieht von hinten aus wie so ein Kühlschrank. Ja, so ein alter oder ja, neuer auch Retro-Kühlschrank. Ich fass es nicht. Das sieht so richtig aus, wenn man die Tür aufmachen kann, ne? Und ja, gib mal einen Cooler raus, so zack. Also, ich musste wirklich lachen, als ich das gesehen habe. Leute, Design. Oh. Ist immer eine schwierige Geschichte bei den Smartphones. Eieieiei. Mensch. Aber immerhin ein Lacher war es wert, ja. das war dann schon mal für was gut. Ja, Huawei hat noch einige andere Trademarks rausgehauen für Harmony OS. Also die scheinen da jetzt auch ein bisschen verstärkt Richtung Harmony OS wieder zu gehen. Ethische Namen und so wurden jetzt geschützt dafür. Und auch also so Abläufe, die eben in diesem Harmony OS drin sind, ja, Routinen und so weiter. Eine ganze Palette von Trademarks sind da jetzt rausgegeben worden. Und das zeigt, vielleicht ist da was im Kommen, ja. Naja, gut. Wie auch immer. Das ist so viel schon von Harmony OS und Hongmeng und so weiter gesprochen worden. Man weiß, ob da. Was wollen die da eigentlich? Das ist auch ein Kritikpunkt, ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Diese Unklarheit, was ist jetzt los, ja. Also das ist lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende, ja. Das ist mein Motto hier. Die hätten jetzt einfach, eigentlich ist der Punkt schon lange überschritten, ja. Die hätten das schon längst müssen machen, zu sagen, okay, Google, goodbye, ja. Geht so nicht mehr mit dieser US-Regierung. Wir machen jetzt das eigenes Punkt aus. Die Verbraucher können sich dann darauf einstellen und so weiter. Wer jetzt sich so ein Gerät kauft und hofft, dass irgendwann dann doch der Google Play Store offiziell drauf kommt, dem ist genauso wenig geholfen wie die Leute, die sich das kaufen, genau weil der Google Play Store nicht drauf ist, genau weil die Google Mobile Services nicht drauf sind, ja, die eben auch die ganzen neuen Sachen von Huawei möchten und wissen nicht, ob das dann vielleicht auf einmal doch wieder umgestellt wird auf Google Mobile Services. Nee, ich würde gerne Huawei Mobile Services, warum nicht? Ja, macht eine komplett andere Ecosphäre, ist mir auch egal. Ja. Wenn einer die Marktmacht dazu hat, ein eigenes Android durchzuprügeln, dann ist es Huawei. Ja. So sieht's aus. Lenovo hat mit seinem Legion-Telefon bei Antutu jetzt für Aufregung gesorgt. Dort sind auch ein paar technische Daten natürlich wie immer aufgetaucht. Zunächst mal, Lenovo Legion nutzt ja diesen Snapdragon 865 Plus Chip und der ist, das ist ein übertakteter 865 Snapdragon. Das hat natürlich immer einen üblen Beigeschmack, finde ich. Also einen übertakteten Prozessor in meinem Smartphone, das hört sich nicht gut an, zumal die Snapdragon ja sowieso schon zum Eierbraten geeignet sind, ganz ohne Übertaktung. Ja. Interessant jedenfalls die andere Ausstattung, 16 GB Hauptspeicher, yep. Und 512 GB Storage. So soll das sein. Also das wird eins von den Top-Geräten werden, ja, wenn es rauskommt. Diese 512 GB Storage sind übrigens mit internem UFS 3.1 Memory, was dem Speicher eine Punktzahl von 114.314 einbringt bei Antutu. Nicht schlecht, muss ich sagen. Ja. Nicht schlecht. Insgesamt kommt das Gerät mit 648.871 Punkte, ja, mehr als gut weg, richtig. Und es sollte damit den höchsten Performance-Ansprüchen geeignet sein. Auch schneller als das Asus Republic of Gamer Phone 3, das noch nicht herausgekommen ist. Ja. Man sieht also, es tut sich was und auch die technischen Daten werden hier weiter verbessert und man hat, zumindest in China hat man es begriffen, dass RAM, Hauptspeicher, wichtiger ist als alles andere, ja, und spendiert dann eben auch entsprechend hohe Zahlen, sodass das Gerät dann auch entsprechend flüssig laufen kann, ohne dass hier Daten vom Storage in den Hauptspeicher geschaufelt werden müssen permanent. Und natürlich die Verbesserung durch den schnelleren UFS 3.1 LPDDR5-Speicher macht es dann noch besser, wenn es dann doch mal passieren muss. Ja? Zum Beispiel beim erstmaligen Laden der App beispielsweise, dass es dann eben auch ruckzuck vonstatten geht. Es ist schon komisch. Auf dem PC macht man immer so viel Primborium drum, ja, so baut sich eine SSD ein, ja, lieber eine kleine SSD als eine große Festplatte, ne, weil die ist schneller beim Booten, schneller beim Ausführen, schneller beim Laden von Programmen, da gibt's richtige, ja, als ob es schlimm ist, wenn einer eine Sekunde später das Spiel geladen hat im Online First-Person-Shooter, ja. Ja, warum bist du nicht online, warum bist du nicht im Spiel, ja? Ja, der lädt noch so, haha, Loser, ja. Irgendwie, und hier am Smartphone, da machen sich die Leute keine Sorgen, obwohl genau da mittlerweile die so viele Echtzeit-Funktionen erwartet werden, ja. Das ist ja der Wahnsinn, ja. 4K-Videoaufnahmen müssen da ablaufen, ohne irgendwelchen Ruckler, Verzögerungen oder irgendwas, ja. Sowas würde man nicht mal auf dem Desktop-System beim Bearbeiten erwarten, ja. Das setzt man einfach im Smartphone voraus und dann hauen die Firmen hier Speicherkomponenten rein, die zum Heulen sind, ja. Und dann wundert man sich, warum es eben bei Android ruckelt und beim iPhone eben nicht ruckelt. Ja? Ganz klar. Ja, klar, ich weiß die Anpassung, aber wenn es die Anpassung eben nicht gibt, dann muss eben die Performance her, so wie es eben schon seit eh und je bei den PCs der Fall war. Ja? Ein Smartphone ist ein PC, ja, wenn man so will. Und der muss eben auch entsprechende Leistung haben beim Kauf. Sonst hat man eben keine 2 Jahre Spaß daran. Ne? Übrigens, WhatsApp und Facebook, die werden bald miteinander chatten können. Facebook-Chat und WhatsApp. Mhm. Es hat sich ja schon langsam angekündigt. Jetzt sieht es wohl so aus, als ob die immer weiter zusammenwachsen. Sehr zum Missmut von den Leuten, die Sicherheit erwarten. Ich meine, ganz ehrlich, also WhatsApp ist ein Facebook-Unternehmen. Ja, da erwarte ich schon mal überhaupt keine Sicherheit. Und das dürfte sich jetzt auch noch verschärfen. Der Facebook Messenger und WhatsApp hatten eigentlich mal grundlegend verschiedene Voraussetzungen, ja. WhatsApp war immer ein einziges Gerät gebunden. Zur Sicherheit ist das übrigens so. Da werde ich heute auch noch mehr dazu sagen. Das Gejammere ist immer groß. Ja, dann kann ich ja nicht mit meinem Computer das nutzen. Es ist auch immer wieder sehr faszinierend. Ich habe hier immer wenn ich jetzt diese Line-Community propagiere, ja, es tut mir leid, Leute, ich gehe davon aus, dass ihr mit dem Smartphone reinkommt, ja. Dann gibt es Beschwerden, ja, das Line kann man gar nicht so gut mit dem Browser, ja, es gibt dieses Plugin, aber das ist ja nicht ganz so schön und so. Leute, das ist auch nicht so gedacht, dass ihr mit dem Computer da reingeht. Leute, ihr habt ein Smartphone, ja, das Ding ist zum Chatten, nicht euer Computer. Ja, so ist es. Tja. Hey, 2020, juhu, wir sind da. Ja, ist nun mal so. Tut mir wirklich leid. Und das hat auch was mit Sicherheit zu tun. Wenn es nämlich möglich ist, einfach so ohne weiteres, ohne euer Handy, überall in jedem Gerät rumzuchatten, dann ist euer Chat nicht sicher. So einfach ist das. Ja, das ist eine ganz einfache Rechnung. Wie soll das gehen mit den Keys auf verschiedenen Geräten? Entweder ist der Key gespeichert auf einem Server, der verteilt diese Keys dann an andere Chatpartner, ja? Oder zumindest wird der Key, der bei euch auf dem Gerät gespeichert ist, übertragen. über den Server an jemand anderen. Ja, so. Und dann kann er diese, kann man diese Nachrichten auch auf einem anderen Gerät entschlüsseln. Oder es ist so, dass die Geräte, die Nachrichten, die ihr auf einem Gerät schreibt, auf dem anderen nicht entschlüsseln könnt, das heißt nicht sehen könnt. Und umgekehrt. So ist es ungefähr auch bei dem Matrix Chat, ja, wobei da gibt es noch Möglichkeiten mit einem separaten Export und so weiter. Und da sind wir dann in an einer Stelle, wo es nicht mehr praktikabel wird für einen normalen Benutzer. Ja. Ich habe mich ja mit dem Matrix-Chat jetzt ausgiebig beschäftigt und das kann ich absolut verstehen. Und so leid mir es tut, das Ding wird niemals die Marktreife erlangen für den Massenmarkt. Niemals. Ja, weil das eben die Intention gut ist, aber die Ausführung nicht einfach umsetzbar ist. Und es muss einfach umsetzbar sein. Ja. So, und also das ist jetzt mal grundlegend das Ausgangsproblem. So, und wenn es jetzt möglich ist, mit dem Facebook Messenger, der ein vollkommen anderes Sicherheitskonzept hat, mit WhatsApp zu chatten, dann war es das mit den Ende-zu-Ende Verschlüsselungen in dem Ausmaß, wie es schon bei WhatsApp war, ja. Und die war ja schon sehr fraglich, ne? Weil man ja Angriffe auch auf lokaler Ebene machen kann, nach dem Ende-zu-Ende, nach der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das wird jetzt noch weiter ausgehebelt werden. Und ja, dann haben wir ein Problem. Aber ich sag's ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass es für die meisten Menschen ein Problem sein wird. Ja. WhatsApp und Facebook wird dann eben miteinander verfügbar sein und manchen Leuten wird es eben auch sehr gut gefallen. Ach, guck mal, ich kann jetzt einfach von meinem Computer aus hier mit meinem Facebook Messenger auch Leute mit WhatsApp erreichen. Cool! So, ja, da sind wir wieder bei dem. Ja. Ist halt so. Also, wie gesagt, das Sicherheitskonzept ist eigentlich ganz gut. Ein Gerät und fertig. Nur dann kann man sicher sein, ja, dass man nur in die Chats quasi eingreifen kann, wenn dieses eine Gerät kompromittiert ist, beziehungsweise eben, wenn da Zugang zu erhalten ist. Wenn die Nachrichten auf irgendeinem Server liegen, beziehungsweise der Key auf einem Server liegt, der dann per Anfrage übertragen wird, oder überhaupt, wenn ein Key per Anfrage übertragen wird, um eben die eigenen Nachrichten auch zu entschlüsseln, ja, dann ist es vorbei. Ja. Nur der Public Key darf übertragen werden, damit andere einen quasi Nachrichten verschlüsseln können, aber nicht der Teil, der für die eigene Entschlüsselung verantwortlich ist, sonst ist das Ganze sinnlos. Das ist Blödsinn. Ja. Das ist halt ein Thema, ich weiß, ne? Jeder will es sehr bequem haben, aber tut mir leid, Sicherheit ist nun mal nicht bequem. Ja? Und deswegen, das ist der Grund, warum ich Line nutze und eben kein WhatsApp oder sonst irgendwas, weil man da schon vom einfachen Konzept her relativ sicher sein kann, zumindest wenn man die Backup-Funktion nicht benutzt auf den Google-Servern, ja? Sehr klar. Was passiert da beim Backup? Auch wieder so ein beliebtes Problem. Ne? Also wenn ihr Backups macht von eurem Chatprogramm und die sind einfach so ohne Verschlüsselung, ohne Passworteingabe oder ähnliches abrufbar, dann habt ihr es eben gerade eure eigene Ende-zu-Ende-Verschlüsselung habt ihr umgangen und habt die Daten in Klartext abgelegt auf dem Smartphone. Das ist aber auch gang und gäbe. Ja, Backup auf einem Smartphone sichern, natürlich, klar, ich will ja nicht die ganzen Nachrichten verlieren. Ja. Also, Backup und zack, die sind alle im Klartext auf eurem Smartphone, könnt ihr mit jedem File-Browser reingehen, könnt die Dateien öffnen und könnt sie durchlesen mit jedem Texteditor. So, Ende. Das war's mit der Sicherheit. Ne? So, also deswegen Backups auf einem lokalen verschlüsselten Laufwerk ablegen und nicht natürlich nicht auf eurem Smartphone, vor allem weil ein Backup auf eurem Smartphone sinnfrei ist. Ja? Das ist das Backup. So ist es halt. Da müsst ihr dann aufpassen auch, dass ihr so Logikfehler auch nicht macht. Denn es ist mir schon klar, dass es den Strafverfolgungsbehörden auch irgendwie ermöglicht werden soll, ja, dann doch irgendwie zuzugreifen. Und naja, wenn so eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung schon durch ein einfaches Backup ausgehebelt wird, dann ist es ja nicht so schlimm, dann ne, wird die App auch irgendwie geduldet. Ja. So, da würde ich mir auch mal Gedanken machen, warum so manche App in verschiedenen Ländern verboten sind oder verboten ist und so andere Apps erlaubt sind. Würde ich mir mal Gedanken machen, ne? Aber nur immer so am Rande. So, die unangekündigten Nest Smart Speaker von Google sind wohl tatsächlich durchgesickert. Ja, es gibt wohl einen neuen Nest-Lautsprecher. Wer jetzt denkt, was, Nest? Ja, nein, das sind diese Google Home-Geräte, ja, die heißen ja jetzt Nest, ja, und sind auch keine richtigen Lautsprecher, so Smart Speaker heißt ja, es ist ein Assistant mit eingebaut. Normalerweise etwas, wo ich sage, nächstes uninteressantes Produkt. Nein, da ist eine kleine Besonderheit drin, denn es sieht alles so aus, als ob man das Teil in der Mitte auseinandernehmen kann und hat dann zwei Lautsprecher, die man getrennt voneinander aufstellen kann. Damit wäre es das erste Smart-Speaker-System, das auch richtigen Stereo-Sound richtig produziert. Ja, das ist nämlich so nicht einfach möglich, wenn man nur ein Mini-Gerät hat, wo die Boxen nur minimal Abstand haben. Dann wird zwar oftmals getrickst, ja, mit so Abstrahlungen in verschiedenen Richtungen, ja, Mitte vom Raum, dann strahlen die Lautsprecher quasi links und rechts und reflektieren dann von der Wand links und rechts den Ton wieder und dann hat man halt ein Stereo Eindruck, ja, dann hat man so einen Stereo-Effekt. Aber gedacht ist es eigentlich, man nimmt die richtigen Boxen, platziert die mit einem Abstand zueinander und zwar gleicher Abstand zueinander, ja, und hat dann eben den in der Mitte den perfekten Stereo-Sound. Ja. Damit könnte das dann möglich sein. Allerdings ist noch nicht viel bekannt von der Funktion, von daher kann dieses Auseinandernehmen des Lautsprechers auch eine ganz andere Bewandtnis haben. Jedenfalls ist in ganz kurzen, verrückten, seltsamen Video zu sehen, wie jemand die Hälfte davon auf den Schreibtisch legt, ja, und Musik hört oder so. Man kann die aber auch zusammenfügen. Also das ist zumindest mal eine interessante Spekulationsmasse jetzt, ja, was man da sieht. Vielleicht ist es ja interessant. Mal gucken, was das Gerät dann letztendlich tatsächlich kann. Jo. Android 10 ist das am schnellsten adaptierte Android-System aller Zeiten, ja, da geht's richtig schnell bergauf. So hat man schon bei Android 10 nach 150 Tagen nach dem Launch, ja, so viele Nutzer wie etwa 215 Tage nach dem Launch bei Android Pie. Ja, also ist das schon beachtlich. Also die Adoptionsrate ist dort wesentlich höher momentan bei Android 10 und das soll wohl auch der Grund haben in der schnelleren Update Policy, die Google hier hat. Und Google macht da ja auch mächtig Druck, dass schneller geupdatet wird. Und das scheint jetzt erste Früchte zu tragen. Ja, schlecht ist es nicht. Updates, schnelle Updates sind immer wichtig. Wie man ja jetzt wieder gesehen hat mit den mit diesen Sicherheitslücken. So, wer ein spezieller Crash Bandicoot haben möchte, irgendwie so ein Blau, ja, der sollte sich jetzt schnell vorregistrieren für Crash Bandicoot. On the Run nennt sich das im Play Store. Und wer das macht, kriegt eben diesen speziellen Crash Bandicoot dann zum Start, wenn das Spiel dann eben auch veröffentlicht wird. Sehr interessant. Crash Bandicoot ist ja von Sony beziehungsweise Naughty Dog, ja, die ja das eben für Sony gemacht haben. Naughty Dog ist übrigens auch verantwortlich für Uncharted. Ja, nicht schlecht, ne? Und die bringen jetzt tatsächlich hier dieses Game auf die auf Android. Man darf also auch hier gespannt sein drauf, was hier das Spiel dann hier letztendlich bringt. Ja. Bin mal gespannt. Also umgesetzt wird es natürlich nicht direkt von Naughty Dog. Das Spiel ist zwar von Naughty Dog, aber wie so oft ist es halt eben für die Mobile-Systeme von einem anderen Programmierteam umgesetzt. Ja, King ist der Publisher. Ja, also mal gucken. Aber auf jeden Fall, die Qualitätsanforderungen werden ja da auch gestellt von den ursprünglichen Rechteinhaber. Und da kann man relativ sicher sein, dass das ziemlich hochwertig sein wird. So, ja, nur mal, um euch klar zu machen, was da momentan abgeht mit den Ladegeschwindigkeiten. Oppo und Vivo haben eine 125 Watt bzw. 120 Watt Fast Charging angekündigt. Ja. Und Honor hat jetzt tatsächlich noch eins draufgelegt, Leute. Honor kündigt eine 200 Watt Fast Charging Option an für kommende Geräte. 200 Watt. Also, ich hab's letzte Woche schon mal gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so gut ist, dieses Wettrennen, wer den Akku schneller laden kann. Irgendwie gibt's da ein Problem mit den Akkus irgendwann. Ja, klar, Akkus können schon schnell geladen werden mit viel Power, ja, wenn die entsprechend dafür auch ausgelegt sind. So ist es nicht. Aber so dieses Wettrennen, wenn es zu schnell ist, kommt die Akkutechnologie nicht mehr hinterher. Ah, und naja, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, vielleicht haben die da auch ein bisschen Erfahrung gesammelt, weil Huawei arbeitet auch an einem sogenannten High Car, ja, einem Elektroauto. Und da haben die natürlich mit Akkutechnologie zu tun, die deutlich schneller aufgeladen werden muss als ein Smartphone. Ja. Und vielleicht kommt da auch denen ihre Erfahrung hier dieser Technologie zugute. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass es so ist. Dennoch 200 Watt, wow, das ist schon heftig, ja. Jetzt wird es wahrscheinlich so sein, dass eben die 200 Watt Charging wohl auch erstmal nur für die Laptop-Akkus nutzbar sind, also für die Honor Magic Book Pro Akkus, ja. Aber man hat es schon deutlich gemacht, dass auch die Handys damit eben geladen werden sollen in Zukunft, ja. Aber das wird hoffentlich noch etwas dauern, weil, wie gesagt, also 200 Watt ist schon ziemlich heftig. Lieber etwas langsamer und dafür fliegt einem das Handy beim Laden nicht um die Ohren. Ja, das wäre vielleicht vernünftig. Dann Xiaomi hat ein neues Patent angemeldet, ebenfalls mit einem so All-Around-Display, also Rundum-Display eines Smartphones. Nur ein Teil auf der Rückseite ist ohne Display. Ansonsten ist das ganze Handy hinten auch ein komplettes Display. Das löst natürlich einige Probleme. Man braucht keine Selfie-Kamera mehr beispielsweise. Aber da muss die Software schon gut arbeiten, damit sie hier nicht ständig die Berührung von der Hand hinten als irgendwie als ein Touch-Funktion bewertet. Also da muss die Software schon gut arbeiten. Ja, jedenfalls hat es jetzt Xiaomi patentiert. Mich wundert es, weil, beziehungsweise, nee, eigentlich nicht. Oppo und Xiaomi hängen ja irgendwie miteinander zusammen. Ne? Oppo hat nämlich ja auch so ein Gerät, wo das Display quasi hinten rumgeht. Ja? Würde sich ja das Patent in die Quere kommen. Mal gucken. Jedenfalls, so sieht es aus. Man darf das irgendwann erwarten, dass es solche Geräte gibt. Allerdings eine Patentanmeldung heißt noch nicht, dass das Gerät unmittelbar bevorsteht. Das kann auch noch eine ganze Zeit lang dauern. Das Galaxy Note 20 wird mit einem Exynos 990 Prozessor ausgeliefert werden in Europa. Wie so oft wird hier eine andere Version benutzt des Prozessors. Die letzten zwei Prozessortypen 9, die hatten Probleme. Die waren nämlich nicht so schnell wie der Snapdragon. Ja, also früher war das mal anders, aber momentan ist das wohl nicht so der Fall, ja. Und dann hat eher das Gefühl, als ob die Exynos-Prozessoren jetzt langsamer sind, ja. Ich meine, man muss nur abwarten, wie da das letzte Wort ist, aber man kann schon irgendwo davon ausgehen, ja, dass es so passiert. Mal sehen, wie dann die Benchmarks sind von den verschiedenen Geräten. So, jetzt komme ich nochmal zu dem, was ich eben schon mal erwähnt habe mit WhatsApp und Facebook Messenger und so weiter und dem Übertragen an andere Geräte überhaupt schon mal. Eins von den Sicherheitsfeatures von Signal ist, dass man genau das nicht machen kann. Ein einziges Gerät geht, ja, man kann noch ein Gerät authentifizieren mit dem einen Gerät, mit einer Nummer. Ja. Diese Nummer ist fest zugeordnet. Und nur mit dieser Telefonnummer kann man andere Geräte auch verifizieren. Und dort ist es dann tatsächlich auch so, Nachrichten werden hier nicht generell mit dem gleichen Schlüssel auf beiden Systemen gespeichert, ja. Was eben auch zu dem Problem führen kann, was ich gesagt habe. Also das sind auch so regelmäßig Nachrichten dann einfach nicht mehr entschlüsselbar, ja. Vor allem, wenn man das einmal deautorisiert hat, ja, sind die einfach weg. Aber das ist halt ein Sicherheitsfaktor, und zwar ein nicht zu unterschätzender. Jetzt sind Stimmen laut geworden, weil jetzt will hier Signal dieses aufweichen. Man hat so eine PIN eingeführt und vor kurzem dazu auch eine Möglichkeit, dass man das auf anderen Geräten wiederherstellen kann. Und das sorgt jetzt für massive Sicherheitsbedenken bis hin zu Aufrufen, dass man Signal nicht mehr verwenden soll, dass nicht mehr sicher ist. Ist ja auch klar, jetzt könnte quasi mit diesem System quasi ein fremdes Gerät authentifiziert werden und dann eben die Nachrichten erhalten. Ja, das ist natürlich blöd. Es werden also Daten auf dem Signal-Server gespeichert und das widerspricht der Sicherheitsstrategie, die Signal bisher gefahren hat, und deswegen gibt es große Probleme bei der sicherheitsbewussten Community. Und jetzt hat man auch den Gründer dazu gedrängt, ja, dass hier eine Lösung gemacht wird oder dass er das wieder zurücknimmt. Offenbar wird jetzt daran gedacht, dass man diese Funktion auch ausschalten kann. Bisher ist es aber nicht möglich. Ihr seht also, wie wichtig das ist. Also das heißt, man muss hier dann wählen, ja, ich will haben, dass das möglich ist, meine Daten wiederherzustellen, ja, aber das ist dann unsicher. Ja, dann werden Daten auf fremden Servern gespeichert und das geht gar nicht, wenn man wirklich sich um die Sicherheit Gedanken macht, ja. Und andererseits kann man das dann deaktivieren und dann wird eben nichts gespeichert auf eigenes Risiko, logisch. Hm? Aber ihr seht, so sind die Probleme. Also für Leute, die wirklich auf Sicherheit Wert legen, wenn die WhatsApp hören, okay, dann nee, schon okay. Dann hören sie Facebook Messenger und tschüss. Ja? Jetzt Facebook Messenger und WhatsApp zusammen, das ist so für viele so der ultimative Sicherheitsalbtraum. Ja? Also das wird wohl ja, nicht bei der sicherheitsbewussten Community durchkommen. Ja. Und Signal hat da leider auch einen kleinen Fehler gemacht, weil der einzige Vorteil von Signal ist, es ist sicher. Ja. Und sobald auch nur die geringsten Zweifel kommen, wenn nämlich Daten zwischengespeichert werden auf fremden Servern, war's das mit der Sicherheit. Ja. Schlecht. Gut, dann komme ich jetzt zu der Community. Viel war, glaube ich, nicht los. Mal gucken. So, ja, ich hatte schon... Moment, dann schloss ich jetzt hier. Ah, dann hatte man noch was vorher, genau. Naja, nee, gut, okay. Also der Andreas hat geschrieben, Rios Nass wird's eine Synology. Man darf gespannt bleiben zu Ironwolf, Top-Wahl in meinen Nass laufen zwei alte 500 GB, 2,5 Zoll Platten, welche bei Reparaturen von Notebooks anfielen. Wenn es eine Diskstation sein soll, würde ich Abstand von den J-Modellen halten. Der Prozessor darin ist eine Krücke und macht keine Freude. Lahmes Web-Interface. Ja, also, ne, ist ja passiert. Raspberry Pi ist das System, das ich genutzt habe und habe quasi sowas Unkonventionelles aufgebaut. Ja. Arndt hat auch geschrieben, neugierig ich bin. Ja, hallo Yoda. ich habe es in der Rios-Wochensicht ausführlich erklärt, von daher verweise ich natürlich jetzt darauf. Aber ansonsten, ja, die Synology, die Ironwolf-Platten haben mir auch nicht nur allein wegen dem Top-Angebot, was da zu kriegen war, jetzt zugesagt. Ich habe die ja schon lange im Auge gehabt, aber die Probleme sind jetzt noch vorhanden mit dem Spin-Down, mit der Stromsparfunktion, die ich einfach nicht abschalten kann. Das ist eigentlich ein Witz für ein NAS Drive, ja, dass es überhaupt herunterfährt. Aber so ist es nun mal. Und jetzt habe ich innerhalb von 3 Tagen schon 53 Spin-Downs gehabt. Also das ist wirklich schlecht. Ja, sehr schlecht. Da muss ich gucken, dass ich das irgendwie hinkriege. Ich hoffe, das klappt mit meinem Dock. Ansonsten wird es eine harte Bewährungsprobe werden für die Seagate-Platten, das kann man wohl sagen. Naja. Gut, ich komme jetzt auch gleich dann zur App der Woche, sonst gab es nämlich nichts in der Community und die App der Woche ist diesmal passend zu dem Thema NAS. Das SMB Sync 2. Samba Sync 2, ja, also SMB Sync 2. Das gibt es im Play Store, ich meine auch bei F-Troid, bin ich mal nicht ganz sicher. Kostenlos zum Download. Das macht eigentlich nichts anderes als Sachen von eurem Smartphone auf den Samba-Server zu synken Oder umgekehrt auch, ja, kein Problem. Somit kann man auch ganz andere Szenarien machen. Beispielsweise, ja, man sitzt am Computer, schreibt dort eine Datei auf dem NAS-Server. Am Smartphone möchte man aber, damit man auch unterwegs darauf zugreifen kann, natürlich eine aktuelle Kopie haben, ne? Und das heißt, man kann dann dieses entsprechende Samba-Verzeichnis oder die Datei rüber synken lassen automatisch zu bestimmten Zeiten, zum Beispiel jede Stunde oder einmal am Tag, ja, oder sowas. Und das macht er dann, solange man daheim ist. Ja, ganz klar. Wenn man das Netzwerk verletzt, geht es natürlich nicht mehr. Aber dann ist man ja normalerweise auch nicht am Computer, um die Datei zu bearbeiten. Man muss also nur gucken, dass er das einmal synkt, bevor man rausgeht, und dann hat man die aktuelle Version drauf. Also kann man machen. Ja, ich mache das dann eben, ich nutze SMB Sync, um die Fotos, die ich mache, abends automatisch auf den Samba-Server zu kopieren, sodass ich eine Kopie von dem Folder immer drin habe auf dem Server. Dabei wird es eben ganz normal kopiert, aber natürlich nicht gelöscht. Soll ja ein Backup sein sozusagen. Das heißt, wenn ich hier jetzt dann die Dateien auf dem Smartphone lösche, sind die immer noch auf dem SMB-Laufwerk natürlich drauf. So soll das auch sein. Es gibt hier auch eine Mirror-Funktion, die man einstellen kann. Also wenn man wirklich Verzeichnisse spiegeln möchte, dann ist wirklich der aktuelle Zustand des Verzeichnisses wird übertragen. Ja, das beinhaltet natürlich auch das Löschen von Dateien, ganz klar. Also da aufpassen natürlich. Man kann es auch archivieren, also richtig mit packen, ja, und dann eben ablegen. Und Move kann man auch machen, also Dateien eben verschieben vom oder zum Server. Ja. Samba-Server müssen nicht unbedingt lokal sein, aber normalerweise sind sie es, deswegen möchte ich da auch nicht weiter drauf eingehen, aber es ging auch theoretisch über VPN etc. Also die Software ist zwar jetzt von dem Optischen her nicht besonders spektakulär, aber sie ist sehr funktionell. Es gibt sehr viele Einstellungsmöglichkeiten. Am Anfang ist es ein bisschen verwirrend vielleicht, aber es sind ganz wichtige Sachen auch, so dass man zum Beispiel auswählen kann, welche Typen von Files rüberkopiert werden. Man kann Files filtern, man kann auch sagen, nein, versteckte Dateien wie zum Beispiel Punkt, ja, irgendwas, also zum Beispiel Punkt Thumbnails, ja, die sollen nicht übertragen werden. Auch versteckte Verzeichnisse kann man verhindern, dass die übertragen werden und so weiter und so weiter. Und somit kann man dann wirklich richtig einstellen, was jetzt wohin übertragen wird, so dass man nicht zu viel Müll aufbaut auf seinen Laufwerken. Ja. Ganz schön. Man legt die Tasks fest, die gemacht werden müssen, und separat dazu legt man ein Schedule fest, also einen Terminplan, wann denn die Aufgaben ausgeführt werden sollen. Das ist auch sehr interessant. Man kann hier auch Aufgaben erstellen, die nicht automatisch ausgeführt werden. Ja. Und somit kann man dann hier eine ganze Liste machen von Aufgaben, die man entweder manuell oder automatisch zum bestimmten Zeitpunkt ausführen kann. Ja. Und ja, das Ganze kann man auch mit Loggen noch, also mit einer Logdatei. Man kann genau sehen, was ist passiert, was wurde gemacht, ja, und auch die History der Übertragung kann man hier genau verfolgen. Also alles wunderbar. Ich vermisse da auf jeden Fall keine Funktion. Die haben da wirklich gute Arbeit geleistet. Ja. Die Sache ist auch so, man muss nicht unbedingt auf einen SMB-Server was synken. Das Ganze geht zum Beispiel auch mit einer SD-Karte. oder auch einem Folder auf dem, also einem Ordner auf dem Smartphone. Ja, auch das geht. Also egal ob USB, auch das, SMB, SD-Karte oder interner Speicher, man kann hier synken zwischen den einzelnen Bereichen und somit ist es wirklich ein nützliches Tool meiner Meinung nach, nicht nur für Samba-Server, sondern für alle möglichen Arten von Synchronisation. Dass das kostenlos ist, ist natürlich eine wunderbare Sache. Ja, finde ich sehr schön. Das gibt es jetzt schon eine ganze Zeit lang, das Programm. Allerdings am 26.06. ist dann auch eine neue Version herausgekommen, was natürlich heißt, auch hier die App wird noch aktiv behandelt, ja, aktiv gewartet und das ist ja schon mal eine gute Geschichte. So, Moment, jetzt muss ich gerade mal schauen. Jo, genau. Natürlich, so, wenn so eine App so akribisch ist, genau ist, ja, dann kommt man wieder immer eins in Gedanken, Mensch, das muss eine japanische App sein, ja. Vor allem Japaner, das sind immer Perfektionisten und genau so ist es. Ja, genau so ist es. Und deswegen funktioniert auch alles. Okay. Jo. Also SMB Sync 2 im Play Store. Ich glaube auch bei F-Droid zum Download kostenlos. Yeah. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Infos habt in der Line Community, dort könnt ihr alles loswerden. Nutzt einfach euer Smartphone, dann ist es unkompliziert. Ne? Dort gibt es auch Links und weitere Informationen zu den behandelten Themen. Vielleicht diese Woche auch gar nicht so unwichtig. Und auch die App der Woche ist natürlich dort verlinkt. Boah, dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. Jetzt muss ich erstmal wieder Spotify reparieren. And volumes rule that world.